cause I'm a jungle brother. Ja, und herzlich willkommen zu Code Red im freien Radio für Stuttgart. Mein Name ist Top Survey und mit mir heute im Studio Beast. Ich mache die erste Stunde und er die zweite. Bei mir gibt's Liquid Funk, bei ihm Halfstep. Das Ganze heute live ab 11 bis 1. Dann später auch zum immer wieder anhören, zum Downloaden und zum Streamen auf unserer Homepage www.code-red-fm.de. Ansonsten findet ihr uns auch auf Facebook, facebook.com/coderedfm. Oder bei Twitter. Und ansonsten meistens 22 bis 1 Uhr am Samstag im freien Radio für Stuttgart. Und ich halte jetzt mal die Klappe. Jetzt geht's weiter mit derben Sound. Bis später. Yes, yes, Tops Turvy bei Code Red. Ja, Mann. Machen wir lauter. Hallo, hallo, hallo. Jetzt? Ich höre mich nicht. Muss man ein bisschen drehen? Vielleicht? Hallo? Zu leise. Zu leise, zu leise. Hallo. Die Seite? Yes. Ah. Jawohl, hi. Jetzt funktioniert die Technik auch wieder. So, Herr Biest, erzählen Sie mal, wie war der Ausflug? Ja, ich war gestern Richtung Ulm auf dem alten Waldrauschen Festival. Das ist bei Thomaringen oder wie das heißt, 16 Kilometer von Ulm. Sehr schönes, feines Festival, muss ich sagen. Also gestern exklusiv Drum Bass, heute ein bisschen mehr Techno. Ja, das Line-Up eigentlich sehr durchwachsen. Also gestern zum Beispiel UK-Artist da gewesen, Filth. Sehr guter DJ, sauberes Festival-Set abgeliefert, also mit allem. Also sehr liquide angefangen, gut gesteigert und ja, auch sogar Richtung Neurofunk. Also da war wirklich alles dabei, so mega gut. Und sonst so zum Line-Up, wer hat denn sonst noch so gespielt? Ja, bestückt war das Ganze noch mit so ein paar Locals, also Enemy Click zum Beispiel, ja, Ulmer, kennt man. War auch schon öfters mal in Stuttgart, auf der U-Turn zum Beispiel zu sehen. Wer war noch? Submarine hat ein sehr schönes Warm-Up-Set gemacht. Eher nicht so bekannt, aber super half-steppig, mega geil. Also leider sehr früh, also ich glaube von 8:30 bis um 10 gespielt. Also bisschen verschwendete Tunes, muss ich sagen, weil das wäre zum späteren Zeitpunkt Mörder gewesen so. Aber ja, aber es gab noch einen zweiten Floor, der sogenannte Dachsbau. Da waren unter anderem die Death Range-Jungs, auch aus Ulm, zu hören. Big Ups an der Stelle. Bitte? Big Ups an der Stelle. Big Ups an der Stelle. Also die würden wir auf jeden Fall auch mal zu uns ins Studio einladen. Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker, genau. Also wird dieses Jahr schon noch stattfinden. Dann könnt ihr sie auch mal live bei uns hören. Außerdem waren auch natürlich die Dubwars-Jungs noch zu Gast, auch im Dachsbau. Ja, auch sehr, sehr, sehr durchmischtes Set, so dubbig angefangen, halfsteppig, dann sogar Richtung Oldschool-Jungle. Okay, okay. Also es war auf jeden Fall sehr viel dabei, ja. Und wer war da so am Start, namenmäßig? Also jetzt von Dubwars? Genau, Moment. Red Rum auf jeden Fall und der zweite... Ich kenne jetzt nur mit seinem bürgerlichen Namen, Jens Toller, glaube ich, heißt er, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie er als DJ heißt. Also die zwei Jungs von Dubwars waren auf jeden Fall da und ja, Death Range in der vollen Besatzung, ich glaube, 6 Leute sind die insgesamt. Wie lange haben die denn so gespielt? 2 Stunden waren eigentlich die Sets. Ah, okay, so, okay, so. Okay, das ist angenehm. Sehr angenehm, deswegen auch sehr durchmischt. So. Klar, Death Range war dann schon eher halfsteppig unterwegs, aber alles im Bereich von Midrange und ja, auch jungleig ein bisschen unterwegs, aber... Schon stark Hip-Hop, halfsteppig. Okay, ja. Cool. Sehr nice, sehr nice. Gibt's die Sets dann irgendwie zum Download oder zum Upstream oder so? Also ich habe mit Fabi noch gequatscht, also SRP, der war bei uns auch schon mal zu Gast im Studio. Der hat auf jeden Fall alles aufgezeichnet, da gibt's sogar auch Video und Ton und alles drum und dran. Wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage online gehen. Werden wir vielleicht auch auf unserer Homepage vielleicht mal einfach posten, ja. Okay, ja, stimmt, können wir machen. Müssen wir machen, ja. Ja, sonst zum Festival, also wie gesagt, ein sehr kleines, feines Festival. Ich glaube, so wie viele Leute waren gestern da? So vielleicht 200, geschätzt. Oh, das ist aber noch echt gemütlich. Recht überschaubar. Ja, vielleicht waren es auch 300, aber ja, sehr, sehr überschaubares kleines Gelände. Auch, ja, genau 2-3 Bars, glaube ich, am Start. Sanitäranlagen und sogar ein Burgerstand. Aha. Ja gut, der darf ja nicht mehr fehlen. Der darf nicht fehlen. Leider nur ein Essensstand, das war ein bisschen schade. Ich hätte so ein bisschen mehr Vielfalt mir gewünscht, aber... War auch okay, auf jeden Fall konnte man nachts noch gemütlichen Burger sich reinziehen, ne? Sehr angenehm, ne? Und Eintritt, was hat es da gekostet? Eintritt, ja, 15 Euro, aber halt Tagesticket. In der Abendkasse, ich glaube im Vorverkauf hätte man das auch schon für 10, 12 Euro haben können, also sehr human. Ich glaube, da gab es auch ja, für beide Tage die Festival-Tickets und also auf jeden Fall sehr humane Preise. Der einzige Nachteil muss ich hier mal loswerden, ne? Oh, jetzt kommt's. Ja, vielleicht mal also Richtung Orga, so, weil ich fand es eigentlich nicht schön, dass man halt nur einmal das Gelände verlassen durfte. Hä? Am Wochenende so? Ja, nee, also ich glaube, du hast für jedes Tag ein Bändchen halt gekriegt. Ah, und einmal rein, nicht mehr raus, okay. Ja, einmal rein darfst du auch schon nochmal raus und darfst halt nur einmal nochmal nachkommen, aber wenn du ein zweites Mal zum Beispiel zum Auto raus musst, das war's dann. Also das finde ich ein bisschen schade, also man auch ein bisschen besser managen können, yeah. So. Das heißt dann auch, die Autos waren nicht bei den Zelten oder so, sondern man musste dann Sachen. Ja, es gab auch eigentlich gar keinen offiziellen Campingplatz, sagen wir es mal so. Also das war über einen Veranstalter so geregelt, dass da auf jeden Fall wir ein paar Zelte aufbauen durften. Aber es war jetzt kein offizieller Campingplatz. Somit auch keine Sanitäreinrichtungen außerhalb des Geländes sozusagen. Und ja. Ja gut, aber das war jetzt das erste Mal, oder? Oder wie oft gab es schon? Nein, also ich müsste jetzt lügen, aber auf jeden Fall 2-3 Mal gab es auf jeden Fall schon. Okay, aber noch recht jung auf jeden Fall. Noch recht jung, ja. Also wie oft es jetzt gab, weiß ich jetzt so genau nicht. Für mich war es auch das erste Mal. Auch eine sehr nice Erfahrung auf jeden Fall. Also wer auf so kleine Festivals steht, dem sei es auf jeden Fall zu empfehlen. Waldrauschen bei Ulm. Also nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall wieder. Dann gibt es auch von uns vorher vielleicht auch was zu hören, damit ihr Bescheid wisst. Yes. Okay, und ansonsten zu hören gibt es dich dann auch noch später, so um 12 wahrscheinlich? Genau, so um 12 machen wir noch einen kleinen Switch. Und dann gibt es von mir noch ein bisschen Half-Step, aber so far jetzt von dir ein bisschen Liquide. Richtig, weiter geht's. Weiter geht's, so sieht's aus. Viel Spaß. Yes, yes. 12 Uhr, hier ist immer noch Code Red. Und falls ihr heute Abend noch mal ein bisschen weggehen wollt, im Oberstübchen gibt es heute noch die Big Beat Boutique. Ja, Ghetto Funk, Funk Soul und Breaking Beats vom Feinsten. Mit Polyfuchs, Stereo Tricks und Party. Also schaut da nochmal vorbei im Oberstübchen bei Mos Eisley. Los geht's, glaube ich, schon, ja? Seit 23 Uhr. Also hin. New beginnings. Und jetzt für euch Beast. Royoy. Das ist Beast. AKA Bounce Bart. Wenn euch der Sound taugt, dann schaut mal auf Facebook vorbei. facebook.com/coldredfm und gibt uns ein Like. Verbreitet die Sendung. Sagt es euren Freunden, euren Eltern, euren Kollegen, dem Busfahrer und allen, denen sie überhaupt nicht, die es überhaupt nicht interessiert. Spread the word. Beast auf Code Red FM. Raven. I'll be the Antichrist, cocksure wordsmith pissing in your paradise. Fallen angel banished from the realm by new parasites. Microphone demon lurking shadows daytime and the night. To keep your spirit from Diablo, boy, you'll have to fight. Practicing my dark art, feeding deadly appetite. Underworld, lower land, non-healing prototype. Don't know wrong from right, travel so far from the light. This northern hell we call home beneath your satellites. Kinda like Medusa's never see me and you lose your sight. Fire and brimstone, you're dealing with an evil time. Sell your short backstab, you need to strangle with the mind. Don't pay the ferryman until you reach the other side. Praying won't save you while all preachers try and analyze. You wanna deal with me, it's time to decide. You can have everything you dream of, but it is a price. path. If you're lost, follow the tax eyes. My words are blasphemy, cutting through your black skies. Heavy storm, high seas, make your frigate capsize. Verbal prints of darkness when you hear me act right. Hellfire entwined in incantations that I recite. They say I'm not to be trusted, but don't believe the lies. They can't find me, I'm invisible, but they try. In the book of the dead is where I write rhymes. Rituals performed with precision written on black lines. Bringing dawn to the lifeless actually that's mine. Every single syllable can hold a demon inside. The entrance to my lair scattered with landmines. Hotter than the earth's core, throwing up some gang signs. No way to sway me, no payments and no bribes. Dance with the devil but buckle up and hold tight. Everything you dream of, but it is a price. Don't know wrong from right, travel far from the light. You can have everything you dream of, but it is a price. Don't know wrong from right, travel far from the light.

see all your bomb clotted. You'll never know now you're departed. Your sons that you can't come back in. Devastation, you're devastated. Annihilation, annihilated. Extermination, exterminated. Dope song, I should I never started. Dope song, I should I never started. Dope song, I bet you wish you never did. Dope song, I wish you never started. Your songs that you can't come back in. Devastation, you're devastated. Annihilation, annihilated. Extermination, exterminated. I know these books are hard boxed. Shut up, physics in them. Sure. We bun traitor, put them under the ground. Some backstabbing hypocrite, doing anything for the crown. A copper shot the physics, give them the love of with sound. Them a go dead for sure. Yes, yes. Bomberclad. Nee, Beast. Macht aber nichts. So, das waren jetzt zwei fette Stunden Code Red für euch. Genau, ich habe den Anfang gemacht, eine Stunde Liquid Funk Drum and Bass. Ich habe dann ein bisschen Halfsteppiger übernommen, ja. Ja, und wir alte Herren kommen jetzt langsam zum Feierabend. Nächste Woche sind Subminus und Mr. Greenberg am Start. Yes, yes, die Hadouken Beat Fighters. Hadouken! Hadouken! Genau, schaltet nächste Woche einfach wieder ein von 22 bis 1 Uhr, wie jeden Samstag. Code Red FM auf dem Freien Radio für Stuttgart. Live auf der 99,2 oder im Stream www.code-red-fm.de. Genau. Ja, genau 12 Uhr, wir sind dann draußen, wünschen euch eine schöne Nacht. Kommt gut durch die Woche und schaltet nächste Woche wieder ein zu Code Red.